Der Chefsekretär des Lateinamerikanischen und Karibischen Komitees für Unterstützung der Vereinigten Koreas und der Generalsekretär der Sozialistischen Revolutionären Partei Perus nahmen jüngst jeweils Stellungen und unterstützten darin die gerechte Sache der Koreaner und kritisierten die Erdrosselungsmachenschaften der USA gegen die TVRK. Darin hoben sie hervor, die Kernwaffen und die interkontinentalen ballistischen Raketen, die die TVRK besitzen, seien ein mächtiges Selbstverteidigungsmittel, das vor den nuklearen Drohungen der USA das Selbstbestimmungsrecht des Landes und den Sozialismus verteidigt und den Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel zuverlässig garantiert.